7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Pfeffermattes. Eine Adventerzählung von Karl Gutzko. Unter Führung eines Arztes, der an einer unserer berühmtesten Irrenanstalten wirkt, lernte ich, an ihn empfohlen, kürzlich eine Menge jener traurigen Vorstellungen kennen, die den menschlichen Geist mit jener ausschließlichen Alleinherrschaft einnehmen, die wir Wahnsinn nennen. Blödsinn, Raserei sind die Folgen mehr oder weniger physischer Zustände. Fixe Ideen aber, die mit der gesundesten Beschaffenheit des Körpers verbunden sind, drücken eine gleichsam nur auf einen Punkt zusammengedrängte Geisteskraft aus und flößen uns durch die Folgerichtigkeit des falschen Denkens, durch die Voraussetzung sich von selbst verstehender Natürlichkeit der Behauptungen und den damit verbundenen doch regelmäßigen Verlauf aller übrigen Lebensfunktionen, der sich nicht im Mindesten auch von dem Aufenthalt an einem solchen Heilorte beirren und von seinen Gedanken abbringen lässt. Das unheimlichste Grauen ein. Unter vielen solchen Opfern der rätselhaften Bildung unserer Vorstellungen und der geheimnisvollen Bedingungen des Seelenlebens durch die Einwirkungen der Materie fiel mir beim Eintritt in einen von mehreren stillen Zimmergenossen bewohnten, freundlichen und in auffallender Ordnung erhaltenen Raum ein sonderbares, mit keineswegs anziehenden, eher ängstlichen als in sich zufriedenen Mienen sich ankündigendes Männchen auf, das fröstelnd und zusammengekauert in einer Ecke saß und rings um sich her einen wunderlich durcheinandergeworfenen Apparat von Holzschnitzereien, Tannenbüscheln, Bändern, Nüssen, Goldpapierschnitzeln und dergleichen ausgebreitet hatte. »Das ist der Weihnachtsmann«, sagte der Arzt halblaut zu mir und machte mich auf die Arbeit des Irren, der sich nicht stören ließ, aufmerksam. Unverkennbar war das verhutzelte Männchen mit einer Weihnachtsbescherung beschäftigt. Ein Messer hatte es in der Hand, mit dem es an kleinen Holzstäben schälte, von denen einige schon auf einem Brett zu einer Figur zusammengesetzt waren, die etwa einer sogenannten Pyramide gleichkommen mochte. Andere solcher schon fertiger Pyramiden, umwunden mit verwelkten gelben Tannenzweigen, standen neben ihm zu seinen Füßen. Die Äpfel waren verdorrt, die Nüsse halb verschimmelt. Es schien eine ziemlich alte Bescherung zu sein, die der Irrsinnige hier noch immer wie eine erst in der Vorbereitung begriffene behandelte. Ich sah eine Weile dem Treiben des Greises zu. Sein Schädel war kahl, das wenige Haar gebleicht, das dunkle Auge blinzelte einige Male scheu zu uns empor. Es hatte einen stechenden Ausdruck. Die Wangen und Hände waren faltenreich wie die neben ihm liegenden gedörrten Zwetschgen, die er wie Edelsteine zu behandeln schien. So vorsichtig legte er eine neben die andere, gleichsam, um sich nicht zu verwirren und im Hundertsten das Tausendste zu verwechseln. Seine zwei Mitbewohner, die wiederum auch ihren Sparren hatten, lachten. Doch waren sie in der ihnen beschiedenen Narrheit. Der eine trug von Papier alle Orden der Welt, der andere war reicher als Rothschild. Er machte sich sein Papiergeld selbst, das in allen Staaten der Welt einen weit über pari gehenden Kurs hatte. So gutmütig, dass sie mit dem, wie es schien, reizbaren Alten, dem Weihnachtsmanne, wie ihn der Arzt genannt hatte, sich in aller Friedfertigkeit vertrugen. Der zusammengeknöpfte Hausoberrock, die fröstelnden Bewegungen des Alten, die mit dem lachenden Sonnenschein, der durch die Fenster fiel, in einem Widerspruch standen, der mir mehr rührend als komisch war, veranlassten den Begleiter zu fragen: »Macht's kalt?« Eine fröstelnd sich schüttelnde Bewegung war des Narren Antwort. »Was schreiben wir heute für ein Datum?« fuhr mein Begleiter fort, weniger um auf die Konsequenzen der Manie des Armen einzugehen, als um mir einen vollen Einblick in sie zu gestatten. »Bald Weihnachten!« »Weihnachten«, war die Antwort. Die beiden Mitbewohner, der mit Orden geschmückte und der Größes, verzogen wieder die Miene und machten mit aller Vernunft geltend, dass wir uns heute noch in der schönsten Jahreszeit befänden, weit entfernt vom 18. Januar, dem großen preußischen Ordens- und Krönungstage, wo jener wiederum einen Adlerorden irgendeiner neuen Klasse zu bekommen hoffte. weit entfernt noch, vom 1. Oktober sogar, wo die Dividenden der unzähligen Anleihen ausgezahlt wurden, die die Fürsten Europas bei dem anderen aufgenommen hatten. Der Alte blieb dabei. Die Weihnachtszeit wäre nahe im Anzug und ein guter Hausvater müsse sich rüsten, den Seinigen Freude zu bereiten. Er unterließ nicht, auf nähere Erkundigungen des Arztes alle die Personen zu nennen, für welche er die Weihnachtsbäume, die schon fertig, ebenso bestimmt hätte wie die, die er erst nachher richten und schmücken wollte. Ein Teil dieser Personen, flüsterte mir mein Begleiter zu, ist tot, aber sie leben in seiner Erinnerung. Es sind seine Kinder, seine Dienstleute, seine Verwandte. Er ist reich und kann hier nach Wunsch gehalten werden. Sein Zustand ist die Folge des Geizes. Ich bin selbst Zeuge gewesen, wie seine Manie entstanden ist. Und da immer noch das Klappern der Zähne des Alten, sein Frösteln und Reiben der Hände nicht endigen wollte, sagte der Arzt, »Sie machen's zu arg, Herr Matthes. Wir sind erst im September und Ihnen geht schon die schöne, herrliche Weihnachtszeit auf. Lassen Sie sich doch bedeuten, wir haben noch volle 6 Wochen bis Martini. Und für Ihre Weihnachtsbäume gehören sich doch frische Nüsse. Die sind dies Jahr noch gar nicht geschüttelt worden. Ängstigen Sie sich nicht. Christkindchen lässt Ihnen Zeit, diesmal mehr herauszurücken als gewöhnlich, Herr Matthes.« Der Alte schnitt ein sauer lächelndes Gesicht. Unverkennbar war in seinen Mienen Geiz abgeprägt. Er antwortete nicht, sondern fuhr in seinem Bau von Weihnachtsbäumen fort, und mein Gefährte sagte einfach, gehen wir weiter. Im Hinaustreten fügte er hinzu, manchmal nehmen wir ihm den Kram fort, weil er sich zu sehr anhäuft und den beiden anderen den Raum benimmt, ihre Ordensbänder und Staatspapiere auszubreiten. Aber wie ein Biber bauen muss, weil er nicht anders kann, so muss der Alte Weihnachtsbäume machen. Die Furcht vor dem Christkind ist eben sein stiller Wahn. Pfeffer Matthes nannten ihn die Leute in der kleinen Stadt, wo er lange Jahre eine einträgliche Spezerei und Materialwarenhandlung führte. Neue Eindrücke unserer traurigen Wanderung ließen den eben Empfangenen in den Hintergrund treten. Und ich wäre schwerlich dazu gekommen, den freundlichen Führer um die Geschichte des Pfeffermattes anzugehen, wenn mich nicht der Anblick seiner lieblichen und fröhlich sich tummelnden Kinder darauf gebracht hätte. Ihr Vater war, als wir die Pforte des trauervollen Asyls der Geisteskranken hinter uns zufallen hörten, so freundlich, mir anzubieten, mich auf der lieblich gelegenen Veranda seiner nahen Wohnung auszuruhen. Die Zurüstungen des Kaffeetisches lockten traulich zu dem dichten Weinlaub darin hinüber, das sich an die vom freundlichsten Abendsonnenlichte vergoldete Wohnung lehnte. Das berühmte Irrenhaus lag entfernt von der Stadt in anmutiger, bergiger Gegend. Die Wohnung des Direktors in ihm selbst und der Assistenzarzt tauschte vollends schwerlich mit einem anderen. So im Grünen und Heitern lag das kleine Häuschen, das er bewohnte, mit seiner reizenden Fernsicht auf ferne blaue Berge und einen nahen, zierlich sich schlängelnden, immer belebten Strom. Gattin und Kinder boten einen freundlichen Empfang. Die Brust atmete mir auf von dem beklemmenden Druck des eben Erlebten und Gesehenen. Das humoristische »Man gewöhnt's« milderte nicht zugleich die Schauer, die noch nachbebten. Es wurde manches Wort über die Ursachen der Geistesstörungen überhaupt gesprochen, über die Zunahme an Geisteskranken in unserer Zeit, über die Ursachen, die dafür wohl eben in der Zeit selbst liegen mögen, über die veränderten Behandlungs- und Heilungsmethoden, die man jetzt befolgt und ähnliches. Das Gefühl, seiner eigenen 5 Sinne mächtig zu sein, wirkt dabei in der Tat so trostreich, dass man bald sich selbst in die wunderlichsten Erscheinungen findet. So diente nun der Hinblick auf die Hausfrau, die eine glückliche Mutter war, auf die Kinder, die heiter und froh um uns her sprangen und kletterten, mit einem großen Hunde spielten und auf der Terrasse, die sich den Berg hinunter abwärts abdachte, manche halsbrechende Kunststücke aufführten als Übergang zu den Weihnachtsfreuden und zu jenem närrischen Alten, der so lediglich und ausschließlich nur mit dem einzigen Tage im Jahre beschäftigt schien, auf den der Glaube und die Liebe so viel Reize des Glückes und der Poesie ausgeschüttet haben. »Ja, der Pfeffer Matthes«, sagte der Doktor, Das will ich Ihnen erzählen und kann es aus bester Quelle, da ich beim Ursprung dieser Narrheit zugegen war. Und mein Weibchen da wird wohl auch nichts dagegen haben, wenn ich davon plaudere. Wenn man 6 Jahre verheiratet ist, kommt man nicht alle Tage auf die schöne Zeit des Brautstandes zurück. Die Gattin machte mit dem Zeigefinger eine jener drohenden Gebärden, die nur der verstehen kann, der selbst verheiratet ist. Wer es noch nicht ist oder wer überhaupt nicht heiraten will, dem sagen wir nur, dass diese kleine Gebärde etwa so viel sagen will als: Die Ehe ist jener merkwürdige Lebensstand, wo zwei Menschen so nahe aneinander gerückt sind, dass sie gar nicht anders können, als ewig aneinander zu streifen und manchmal recht unsanft sich zu berühren. Aber auch der Stand wieder, wo man so nahe aneinander gerückt ist, dass man sich nichts nachtragen kann und auf eine Verstimmung immer wieder ein Dutzend Gelegenheiten hat, sich einen herzlichen Kuss zu geben und ohne alles nachtragen zu sagen, vergeben und vergessen. Der Doktor zog seine Zigarrentasche und mich ermunternd, seinem Beispiele zu folgen, erzählte er folgendes Beispiel aus seinem Leben. Es gab, begann er, vor 8 Jahren einen grimmigen Winter. Der Frost war unerhört, der Schnee lag schuhhoch und knirschte unter Fuß und Wagenrad. Das hinderte mich aber nicht, von der großen Residenz, wo ich wohnte und meine Examina machte, zum Weihnachtsabend 3 Meilen weit in eine kleine Nachbarstadt zu reisen, wohin mich ein Weihnachtsbaum zog, den mir schon ins 3. Jahr die liebste Hand auf Erden anzündete. Die schöne, sehen Sie, wie zarte Hand meines guten Weibchens da. Damals war sie meine Braut. Wie viel Mühe sie mir gemacht hat, sie als solche zu erobern, bewies ich unter anderem dadurch, dass ich regelmäßig zu Weihnachten und gleich auch wieder zu Neujahr und mochte ein Wetter sein, wie da wollte, mich einfand bei der Bescherung und 8 Tage darauf beim Punschnapf. Gewöhnlich bediente ich mich, um von Kutschern unabhängig zu sein, eines gemieteten Pferdes. So ritt ich auch jenen Weihnachtabend meinem lieben Städtchen zu und glich, wie schon 2-mal, wieder dem Knechte Ruprecht oder dem heiligen Nikolaus. Links und rechts am Sattel waren Bescherungen angebändelt. Das rasselte und klingelte und klapperte um mich her von allerlei Blech, das ich den jüngeren Geschwistern meiner Braut mitnahm. Hinten am Rücken des Kleppers, quer über die Gruppe, lag ein Gegenstand festgebunden, der mich zwang, sehr langsam zu reiten. Ein Ungetüm mit 4 Beinen in die Luft tragend. Einfach ein Nähtisch von Mahagoni. Wer den Reiter so in der grimmen Winternacht im Zwielicht fern hintrotten sah, hätte unsere Gesamterscheinung für irgendeine fabulose Spezies aus Raffs Naturgeschichte halten müssen. Im Mantel hinten und vorn waren noch packweise Torner und Nürnberger Lebkuchen versteckt. Kurz, ich war ein berittener Weihnachtsmarkt und hätte jeden Abellino, der mich vielleicht auf der einsamen Landstraße anzufallen die Winterlaune gehabt hätte, sicher wenigstens für seine hoffnungsvollen Kinder einen vorteilhaften Fang abgegeben. So kam ich langsam und wohlgemut, zuletzt freilich trotz der Pelzstiefel mit abgestorbenen Füßen und mit kläglich durchkribbelten Händen in die Nähe des kleinen Städtchens, wo meine Gattin, ohne Kleinstädterin zu sein, das Glück gehabt hat, für mich geboren und erzogen zu werden. Mit einbrechender Dämmerung nahm der Frost immer zu. Mein Atem taute den Reif nicht mehr vom Barte weg, die Mähne meines Gauls war wie versilbert, und als die Nacht einbrach, standen die Sterne so glitzernd kalt am Himmel, so funkelnd lockend und doch so aller belebenden Wärme bar wie die schönen Augen einer herzlosen Kokette. Meine Gattin mahnt aber, mich nicht bei poetischen Beschreibungen aufzuhalten. Also zur Sache. Dicht an dem Städtchen liegt der Kirchhof, an dem ich vorüber musste. Ich kann nicht verschweigen, dass das Läuten der Weihnachtsglocken vom Städtchen her mich innig ergriff. Ich ritt meinem Liebchen entgegen. Alles war so still in winterlicher Ruhe um mich her und mein Herz so voll Sehnsucht und Kindheitserinnerung. Ich blickte voll Rührung auf den schon in tiefnächtlichem Dunkel liegenden Friedhof, auf die stillen, kleinen Schneehügel, die verschneiten Kreuze und Grabsteine. Ich gedachte der Freuden, die da kommen und gehen, und wäre die sich dazwischen drängende Sehnsucht nach eurem warmen Ofen, eurem warmen Tee und gewissen noch wärmeren Küssen nicht gewesen, ich hätte Muße und Stimmung gehabt zu einigen recht dick tröpfelnden Tränen. Der Mensch ist nun einmal so, was zu schön ist und zu reich, das macht uns weich und so weiter und so weiter. Schäme dich, dass du deiner Tränen spottest, unterbrach die Doktorin. Er spottet ihrer nicht, verteidigte ich den Erzähler. Im 19. Jahrhundert ist es eben Mode, von seinen Tränen nicht anders als nur schriftlich oder gedruckt zu sprechen. Lassen Sie ihn weinen, er tut's nur in der Erinnerung. Also der Kirchhof, wiederholte der Erzähler. Wie ich so den sanften Glockenklängen über den leuchtenden Schnee hinüberlauschte, sehe ich im Dunkeln unter den Gräbern und Kreuzen eine wandelnde Laterne. Lieber Gott, dachte ich, da doch über den Friedhof nicht ein allgemeiner Weg geht, was ich sonst wohl leiden mag, weil es den Lustigsten manchmal erinnern muss, unwillkürlich an den Tod zu denken. So ist das gewiss ein armes, liebendes, vereinsamtes Herz, dem kürzlich irgendein teures Angehöriges starb. Das denkt da im Schnee an die Weihnachtsfreude der ganzen Welt, die ihm zu teilen nicht beschieden ist. Es hat's hinausgezogen in die kalte Winternacht und vom Grabe seines teuren Schaufels den Schnee weg, nur wohl um einen Kranz darauf zu legen. Und wie gedacht, so war es fast. Wenigstens stand die Laterne still, mitten auf dem Friedhofe stand sie still. Einen Durchgang gab's hier nicht. Ich kannte ja, gelt, Malvina, ich kannte alle Wege in eurem Nest, die offenen und die geheimen gar schon. Also es war ein Trauernder. Natürlich ritt ich weiter, ritt ins Tor, ritt die Straße hinauf zu Liebchens Hause, pochte und kam just zu rechter Zeit zum Weihnachtsbaum, den ich selbst noch schmücken wollte und der schon weit mehr für mich geschmückt war, wie immer. Mein Gaul war im Stalle des Vaters. Die Bescherung war vorüber. Wir saßen schon traulich am warmen Ofen eines Nebenzimmers, verzehrten die kaum aus dem Ofen gekommenen Weihnachtsstollen und wärmten uns an der Spende einer kräftig dampfenden Bohle, während die kleinere Welt nebenan den dunkel gewordenen Christbaum nicht mehr ansah, vor Interesse an den Einzelheiten der Bescherung. Einem Interesse, das von Bewunderung, wie auch wohl sonst im Leben, zur Zertrümmerung überzugehen pflegt. Als wir plötzlich auf der Straße es laut werden hörten. Stimmen sprachen durcheinander, Klingeln von einem Schlitten vernahm man, und bald wurde auch heftig die Hausglocke gezogen. Mein Schwiegervater war, was auch ich werden wollte, Arzt. Ein Kranker oder Verunglückter, hieß es. Wir sprangen aus unserem traulichen Kreise auf, und in der Tat begehrte man die Hilfe des Vaters. Eine Anzahl Menschen stand vor dem Hause und teilte sich die Tatsache mit. Auf dem Kirchhof ist einer erfroren, hieß es. Es ist der Pfeffermattes. Mein Schwiegervater war schon in den Kleidern. Mein Liebchen da hatte ihm schon den Pelz übergeworfen. Noch war die Möglichkeit, wie und wo der Pfeffermattes, ein, wie ich sogleich erfuhr, allgemein bekannter Mann, ein Wohlhabender der Stadt, dem man zum Spott einen Namen gegeben hatte, der von seinem Gewerbe kam, erfroren sein konnte, nicht erörtert, als ich mich schon dem Vater angeschlossen hatte. Bei der Nachricht, man hätte Herrn Mattes erfroren auf dem Kirchhofe gefunden, musste mein Interesse nur wachsen. Schon im Gehen auf der Straße erzählte ich von dem Lichte, das ich auf dem Friedhofe gesehen. In dem waren wir bereits in das Haus des Verunglückten getreten, das eins der stattlichsten am Markte war. Die Menschen, die die plötzliche Unruhe in der sonst so stillen und nur von Kindertrompeten und Trommeln heute etwas alarmierten Stadt und die Neugier auf die Straße trieb, nahmen, sah ich wohl mit Befremden zu dem Vorfall, eine eigene Miene an. Wie ein Lauffeuer ging durch alle Anwesende, die uns begleiteten und sich ins Haus, in das man den Pfeffermattes schon getragen hatte, mit eindrängten, eine allen gemeinsame Auffassung des Vorfalls. »Hat er's nun weg, der Geizhals«, hieß es. »Straft ihn seine Frau nun lügen? Muss er nun wenigstens zu seinem Begräbnis herausrücken, der Heimtücker?« Eine Aufklärung dieser Bemerkungen zu bekommen, war für mich nicht möglich. da ich mit dem Vater beschäftigt war, den Erstarrten ins Leben zurückzurufen. Man hatte ihn in sein Schlafzimmer gebracht, dies schnell geheizt, ihn dicht mit wollenen Decken umhüllt, unter denen man den halb entkleideten mit herbeigeholtem Schnee, mit Spiritus und flüchtigen Salzen rieb. Die Dienstboten, die Ladenbursche, mussten zu diesem Hilfswerk angefeuert werden. Ihre Freude an der Wiederkehr von Lebenszeichen war erst allmählich aufrichtig. Erst der Erfolg ermunterte sie. Zu lange konnte der, wie man sah, nicht beliebte Mann nicht im Zustande der Erstarrung gelegen haben. Seine Kleider waren von der umgestürzten Laterne verbrannt. Man hatte vom Wege die Flamme gesehen, die den alten grauen Mantel ergriffen hatte. Und so war die Hilfe von zufällig Vorübergehenden beschleunigt worden. Unseren angestrengten Bemühungen gelang es, bis gegen Mitternacht die entschiedensten Zeichen des rückkehrenden Lebens zu gewinnen. Wir konnten ein leichtes Einflößen von heißem Tee verordnen und uns mit der Hoffnung entfernen, dass die gesteigerte Bettwärme bis zum Morgen das Werk der Wiederbelebung würde vollendet haben. Es war eine grimmig eisige Nacht, als wir erschöpft über die nun todstillen Straßen selbst die Ruhe und unser warmes Lager zu gewinnen eilten. In aller Frühe war der Vater schon wieder am Markte bei dem Pfeffermattes. Ich erfuhr gerüchtweise, dass der Gerettete schon aufgestanden war und hatte inzwischen mancherlei anderes, was mich in Anspruch nahm. Zu Mittag, als der Mutter fast die köstliche Gans zu lange am Feuer stand, weil Papa nicht endlich heimkam, erfuhren wir, dass es mit dem Pfeffermattes nicht so gut aussah, als man anfangs geglaubt hatte. Zwar hatte ihn der Vater schon auf und im rührigen Zustande gefunden, aber der Unfall hatte, wie seine Reden, sein Gebaren und Tun bezeugte, seine Geisteskräfte angegriffen. Gleich nachdem er aus dem Bette sich erhoben und kaum angezogen, war er in den Laden hinuntergegangen, hatte alle Kästen aufgezogen, hatte Rosinen, Mandeln, Backpflaumen zu kleinen Haufen getürmt und wollte aller Welt bescheren. Seine Dienstleute staunten. Jedem versprach er goldene Berge. Und als der Vater zu ihm gekommen war, hatte er auch dem versichert, dass er zu Weihnachten auf ihn rechnen könne und dass Weihnachten noch gar nicht angebrochen wäre. Herr Matthes, hatte der Vater gesagt, hören Sie denn nicht nebenan in der Kirche singen? Es ist ja schon heute der zweite Gottesdienst. Matthes hörte auf keine Widerlegung, schüttelte den Kopf und versicherte, seine Frau hätte ihm die bittersten Vorwürfe gemacht, dass er den Kindern nichts gebe, den Hausleuten nichts gebe, die Ladenbursche auf das neue Jahr vertröstete und ähnliche Versäumnisse sich zu Schulden kommen ließ. Auf seine Bedeutung, dass Frau und Kind ihm ja längst gestorben wären, hatte ein offenbarer Irrsinn geantwortet. Die Nacht auf dem Friedhofe war nicht überwunden. Das physische Wohl war da, aber der Frost hatte das Gehirnleben zerstört. Der Zustand änderte sich nicht. Die Erben ließen nicht auf sich warten. Sie beantragten, den Zustand des Pfeffermattes zu konstatieren und dessen möglichen Folgen gerichtlich vorzubeugen. Man verwaltet sein bedeutendes Vermögen und lässt ihn nun hier auf der Landesirrenanstalt unter bequemen und ganz angenehmen Verhältnissen sein Wesen forttreiben. Er hat die Manie des Bescherenwollens. Er schnitzelt und zimmert Christbäumchen. Er schmückt sie und vergoldet Äpfel und Nüsse und holt nach, was er wohl an 20 Jahre seines Lebens versäumt hat. Denn der Pfeffermattes war so geizig gewesen, dass er jede notwendige Ausgabe auf ihr Minimum reduzierte. Jede, die er überflüssig nannte, ganz beseitigte. Wer ihn zum Gevatter hat, dem sagte er, es wäre merkwürdig. Alle Kinder, denen er Pate gestanden, stürben ihm. Wer ihn zur Hochzeit lud, dem erzählte er Geschichten über Geschichten, dass jede Ehe, wo er dem Jahr wurde beigewohnt, in Unfrieden geendigt hätte. Und weil er die Bescherung zur Christzeit, diesen ihm besonders fatalen Luxus nicht vermeiden konnte und die üble Nachrede fürchtete, so schützte er, um die Weihnachtsgeschenke zu vermeiden, den einst allerdings in die Weihnachtszeit gefallenen Tod seiner Frau und seiner Kinder vor, um sich von dem allgemeinen Feste der Freude dispensieren zu können. Seit Jahren hatte er eingeführt, dass bei ihm von einer Weihnachtszeit nicht die Rede sein durfte. Schon manche Dienstmagd hatte ihn deshalb verlassen. Schon mancher Hausknecht, mancher Laufbursche und Ladendiener hatten die wahren Motiv der traurigen und düstern Weihnachten in Pfeffermattes Hause im Umlauf gebracht. Er ließ sich nicht irre machen. Er behauptete, seinem gefühlvollen Herzen, seiner nur dem schmerzlichsten Andenken gewidmeten Feiertagszeit dürfe kein Mensch mit Bescherung und ähnlichen Lustbarkeiten kommen. Um dann die Ausrede seines liebevollen Herzens zugunsten seines Geldbeutels auch ganz wahrscheinlich zu machen, ging er regelmäßig an jedem Weihnachtabend an das Grab seiner teuren Verblichenen, behauptete, da selbst, während alle sich freuten, eine Stunde der schmerzlichsten Erinnerung zu weihen, und trieb diese Verstellung Jahr ein Jahr aus so konsequent, bis einmal bei 20 Graden Kälte seine Pelzstiefeln und der alte große Mantel ihren Dienst versagten und der Wucherer mit seiner Lüge einschlief und erfror. Zu Ende der Mitteilung des Arztes hatten sich die Kinder wieder eingefunden, und der ernstkomische Eindruck, den die Erzählung hervorbrachte, war von der kleinen harmlosen Sinne bald wieder verwischt. Dennoch konnte ich nicht umhin, als ich dankend und zum Gehen mich anschickend mich erhob, zu bemerken, diese Nemesis hat Methode. Was 20 Jahre in dem starren Geist als eine Lüge unterdrückt wurde, bricht zuletzt unbewusst mit der ganzen Kraft der niedergehaltenen Springfeder empor und macht sich nun wie von selber geltend. Schade, dass dem Alten die bewusste Reue fehlt. »Wer weiß«, bemerkte die Hausfrau, »ich kannte die Familie des Pfeffermattes nicht. Ich war zu jung, aber ich hörte, dass seine Frau eine brave und gute Seele war und dass der Geizhals schon seine Kinder regelmäßig um die Weihnachtszeit betrogen hat. Ich muss mir immer denken, dass ihm in jeder Weihnacht, wo er auf dem Kirchhofe an ihrem Grabe hockte und die Ausgaben berechnete, die er durch eine Lüge ersparte, diese gute Mutter ihm erschienen ist und ihm zugerufen hat. Du heilloser Mattes, ich starb dir ja keineswegs am heiligen Abend. Und wenn auch, wie könntest du denn mein Andenken besser feiern, als indem du andere glücklich machst? Was musst du denn mit der Trauer über mich auch andere traurig machen? Und da hat sie ihm denn gewiss in der Nacht, wo er erstarrte und schon die Geisterstimmen hörte, befohlen, alles wieder gut zu machen, was er am Christkindchen je verbrach. So emsig würde er da oben nun nicht sitzen und seine vergessenen Weihnachtsbäume schnitzeln, wenn er nicht die schrecklichste Furcht hätte. Das bleibt gewiss. Die Weihnachtszeit gehört den Frauen und den Kindern. Wehe dem, der den Weihnachtsmann, und wenn's bei der bittersten Armut wäre, nicht irgendwie in Nahrung setzt. »Da sehen Sie«, sagte der Doktor beim Abschied, »so eine Frau weiß doch alles zu ihrem Vorteil herumzukriegen. Der Alte da oben kostet mir jährlich eine ganz hübsche Summe Geld. Red ich das ganze Jahr meinem Weibchen von schlechten Zeiten, von Krieg, von Steuern, von Einschränkungen und allen Plagen der traurigen Situation, in der sich Europa gegenwärtig befindet, so bin ich das ganze Jahr damit auch am Platze und bekomme immer recht. Zu Weihnachten aber, da erhalte ich regelmäßig auf alle diese sonst so vernünftigen und höchst gebilligten Klagen keine andere Antwort als die: Geh, geh, nimm dich in Acht, oder das Christkindchen macht aus dir auch so einen Pfeffermattes. Um die Nutzanwendung dieses Stückleins allgemein zu machen, möge jede Ehefrau, die es etwa lesen sollte, ihrem Mann es wiedererzählen zum Advent, 4 Wochen vorm Feste, wo man über das Weihnachtsbudget noch immer einige gute Entschlüsse fassen kann. Ende von Der Pfeffermattes.